Erster für die Spenden an die Heiligen macht es so. Ich habe es den Gemeinden in Galatien auch so gesagt. Zweiter, jeder soll am ersten Tag der Woche etwas Geld beiseite legen. Legt so viel weg, wie ihr verdient. Dann müsst ihr nicht erst sammeln, wenn ich komme. Dritter, wenn ich komme, schicke ich Männer nach Jerusalem. Ihr wählt diese Männer aus. Sie bringen eure Spenden mit Briefen dorthin. Vierter, wenn es gut ist, dass ich selbst gehe, dann können sie mit mir reisen. Fünfter, ich werde zu euch kommen, nachdem ich durch Makedonien gereist bin. Dort werde ich nur durchfahren. Sechster, bei euch werde ich vielleicht länger bleiben. Vielleicht bleibe ich auch den Winter über. Danach reise ich mit eurer Hilfe weiter. Siebter, ich will euch dieses Mal nicht nur kurz sehen. Ich hoffe, ich kann eine Zeit bei euch bleiben. Der Herr muss es mir erlauben. Achter, ich will bis Pfingsten in Ephesus bleiben. Neunter, hier gibt es eine große Möglichkeit zu arbeiten. Aber es gibt auch viele Gegner. Zehnter, wenn Timotheus kommt, sorgt dafür, dass er keine Angst hat. Er arbeitet für den Herrn, genau wie ich. Elfter, niemand soll ihn schlecht behandeln. Schickt ihn dann in Frieden zu mir zurück. Ich warte auf ihn und die Brüder. Zwölfter, ich habe Bruder Apollos oft gesagt, er soll mit den Brüdern zu euch gehen. Aber er wollte jetzt nicht kommen. Er wird aber kommen, wenn es für ihn passt. Dreizehnter, seid wachsam. Bleibt fest im Glauben, wie starke Männer. Vierzehnter, tut alles bei euch mit Liebe. Fünfzehnter, Brüder, ich bitte euch, ihr kennt die Familie von Stephanas. Sie waren die ersten Gläubigen in Achaia. Sie haben sich dem Dienst für die Heiligen gewidmet. Sechzehnter, ihr sollt solchen Menschen folgen. Folgt auch jedem, der mitarbeitet und sich Mühe gibt. Siebzehnter, ich freue mich über Stephanas, Fortunatus und Achaikus. Sie sind hier bei mir. Sie haben mir geholfen, wo ihr nicht konntet. Achtzehnter, sie haben mich und euch erfrischt. Darum sollt ihr sie auch ehren. Neunzehnter, die Gemeinden in Asien grüßen euch. Aquila und Priska grüßen euch sehr im Herrn. Auch die Gemeinde in ihrem Haus grüßt euch. Zwanzigster, alle Brüder grüßen euch. Grüßt einander mit einem heiligen Kuss. 21. Dies ist mein Gruß, von Paulus selbst geschrieben. 22. Wer den Herrn nicht liebt, der soll verflucht sein. Maranatha. 23. Die Gnade von Herrn Jesus sei mit euch. 24. Meine Liebe sei mit euch allen in Christus Jesus.